Kundgabe 1904. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.5.1941. Tröstende Worte. Gebet im Geist und in der Wahrheit. So vertrauet der Güte und Liebe des Herrn. Stellet ihm euer Leid und eure Sorge anheim und gebt euch hin seiner Gnade und Barmherzigkeit. Der euch das Leben gab, der weiß auch, was eurer Seele dient zu ihrem Heil. Und seiner Liebe müsset ihr euch anvertrauen. Denn so ihr innig bittet, im Geist und in der Wahrheit, so nicht nur eure Lippen sprechen, sondern ihr tief im Herzen empfindet, was ihr aussprecht, werdet ihr auch Gnade finden vor dem Herrn. Denn er will nicht, dass ihr leidet, sondern dass ihr zu ihm findet und mit jedem Anliegen zu ihm kommt. Er will, dass ihr innig euch ihm verbindet. Er will, dass ihr wie ein Kind zum Vater kommt. Er will nur euer Herz. Er will, dass ihr zu ihm sprecht zu jeder Zeit. Er will, dass ihr ihm eure Nöte anvertraut und gläubig seine Hilfe erwartet. Denn er liebt euch, wie ein Vater seine Kinder liebt. Er will euch geben ein Leben in ewiger Herrlichkeit, und also sollet ihr euch läutern während eures Erdendaseins und müsset daher Kreuz und Leid auf euch nehmen. Und ihr sollt jederzeit daran denken, dass Jesus Christus sein Kreuz getragen hat, um der Menschen Leid zu verringern. Und wer sein Kreuz auf Erden ergeben trägt, der trägt gleichsam das Kreuz für seinen Heiland und Erlöser. Er beteiligt sich an dem Erlösungswerk Christi schon auf Erden. Doch niemals ist das Leid größer als der Helfer. Und so ihr zaghaft werdet, wird der Vater im Himmel euch wieder stärken, so ihr ihn nur innig bittet, dass er euch beistehen möge. Bringet jedes Opfer aus Liebe zu ihm, und es wird euch dereinst tausendfach belohnt werden. Aber fürchtet nicht die Welt, denn Gott ist größer als die Welt. Gottes Macht reicht auch dorthin, wo des Menschen Macht versagt. Und so ihr Gott anruft um Hilfe, wird er sie euch gewähren, denn nur seine unendliche Liebe bestimmt ihn, euch auch zuweilen Leid zu senden, auf dass er eure Herzen gewinne und ihr die innige Verbindung eingeht mit dem, der euer aller Vater ist. Amen.